Glaubst du wirklich, dass du hier nicht siehst? Glaubst du wirklich, du bist korrekt, wie du bist? Glaubst du wirklich daran, was sie schreiben? Glaubst du wirklich, dass sie dich übertreiben? Das Leben, es ist ein Tag, seinen Lauf. Leb auf den Knie und stehe auf. Das Glück des Lebens wartet dich. Nicht für mich, nicht für dich. Das Leben, es nimmt weiter seinen Lauf.